Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas Taschkran und das ist die erste oder besser nullte Ausgabe der Länderkunde. An dieser Stelle wird es hoffentlich im wöchentlichen Rhythmus Informationen zu Kultur und Geschichte verschiedener Länder, Regionen oder einzelner Volksgruppen geben. Die Idee dahinter ist die, dass aktuelle politische Entwicklungen und Situationen oft besser verstanden und eingeordnet werden können, wenn man die Mentalität und das Weltbild der jeweiligen Beteiligten besser versteht. Ich werde mit diesem Projekt versuchen, genau das zu ermöglichen. Durch die Darstellung von Entwicklungen und Ereignissen der Geschichte soll ein besseres Verständnis der momentanen Weltlage ermöglicht werden. Auf die Idee dieses Casts bin ich übrigens durch das sehr interessante Gespräch von Holger Klein mit Matthias von Hellfeld in Holgis Cast Frind gekommen. Einen Link dazu findet ihr in den diesmal noch sehr erbärmlichen Shownotes. Wenn alles wie geplant klappt, geht es auch schon nächsten Donnerstag los mit Korea. Bis dahin würde ich mich sehr über Kommentare zur Soundqualität dieser Nullausgabe freuen, da ich nicht wirklich Ahnung von Aufnahmetechnik habe, wie man wohl auch hört, und noch schwer am Ausprobieren bin. Ich hoffe, euch beim nächsten Mal von meiner Idee überzeugen zu können. Bis dahin, man hört voneinander.